Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Oh, Peter is such a good guy. Petrus ist so ein toller Mann. So encouraging. So ermutigend. Look, now he's told us everything we have to add, the supplements we have to add. Er hat uns alle Ergänzungen genannt, Ergänzungen, die wir hinzufügen müssen. Beautiful, bold expression of faith that he makes now. Schau dir diese schöne, mutige Ausdrucksweise des Glaubens an, die er jetzt macht. Since these virtues are already planted deeper then. Da diese Tugenden bereits tief in eurem Inneren gegründet sind. He tells him to add them and then he says, guys, they're already deep inside of you. Zuerst sagt er, sie müssen sie hinzufügen und dann sagt er, Leute, sie sind bereits tief in euch drinnen. Isn't this how God sees us? Sieht Gott uns nicht genauso? God tells us to act as new creation and then he tells us we already are new creation. Gott sagt, wir sollen wie eine neue Schöpfung handeln und gleichzeitig sagt er, dass wir bereits eine neue Schöpfung sind. Peter says you have those. Petrus sagt, ihr habt sie. Because with Christ in us we have all these virtues, we just have to activate them. Denn mit Christus in uns haben wir all diese Tugenden, wir müssen sie nur noch aktivieren. And then he says, and you possess them in abundant supply. Dann sagt er, und ihr sie im Überfluss besitzt. They will keep you from being inactive or fruitless in your pursuit of knowing Christ Jesus more intimately. Werden sie euch davon abhalten, untätig oder unfruchtbar zu sein in eurem Streben, Jesus Christus besser kennenzulernen? This is a very, very bold statement. Das ist eine sehr, sehr kühne Aussage. If you really go ahead and believe this and grab this in your heart, Wenn du wirklich vorwärts gehst und das in deinem Herzen glaubst und verankerst, it is an impossibility for you not to have a great Christian life. ist es für dich ein Ding der Unmöglichkeit, kein großartiges christliches Leben zu führen. So let's look at this carefully. Schauen wir uns das ganz genau an. He just told us about a whole bunch of different virtues. Er hat uns gerade von einer ganzen Reihe verschiedener Tugenden erzählt. That we actually add to our Christian faith, that we practice, that we live. Die wir tatsächlich zu unserem christlichen Glauben hinzufügen, die wir praktizieren und leben. And then we possess them in abundant supply. That means it's not a side issue. Dann besitzen wir sie im Überfluss, das heißt, es ist keine Nebensache. Everything you make a side issue shows that we don't really value it a lot. Alles, was du zu einer Nebensache machst, zeigt, dass du es nicht wirklich wertschätzt. So I would recommend you write down those different things that we talked about. Ich empfehle dir, die verschiedenen Dinge, über die wir gesprochen haben, aufzuschreiben. Write them on a piece of paper, an index card. Schreibe sie auf ein Stück Papier oder eine Karteikarte. Carry them with you. Trag sie bei dir. Memorize them. Präg sie dir ein. Make them part of your daily Christian walk. Mach sie zu einem Teil deines täglichen christlichen Lebens. Apply it every day. Wende sie jeden Tag an. And then look what he promises us. Dann schau, was er uns verspricht. He says, if that's what you do, they will keep you from being inactive or fruitless. Er sagt, wenn du das tust, wirst du davor bewahrt, untätig oder fruchtlos zu sein. An inactive Christian life doesn't even make sense. Ein untätiges Christenleben macht überhaupt keinen Sinn. Think about this. Denk einmal darüber nach. We have the cure to a lost and dying world and we sit around inactive. How does that make sense? Wir haben das Heilmittel für eine verlorene und sterbende Welt und wir sitzen untätig herum. Wie kann das Sinn machen? We have the solution to restore destroyed lives and we are inactive. How does this make sense? Wir haben die Lösung, um zerstörte Leben wiederherzustellen und wir sind untätig. Wie kann das einen Sinn ergeben? We have everything it needs to transform hopelessly lost children. How can we be inactive? Wir haben alles, was es braucht, um hoffnungslos verlorene Kinder zu verändern. Wie können wir da untätig sein? So Peter says that as we live these things, making them a constant addition to our life. Petrus sagt, wenn wir diese Dinge leben und sie zu einem ständigen Bestandteil unseres Lebens machen, it keeps me from being inactive. How does it work? werden wir nicht untätig bleiben. Wie kann das funktionieren? Look, Schau. if I add self-discipline to my life, I can't sit around being inactive because that's lack of self-discipline. Wenn ich meinem Leben Selbstdisziplin hinzufüge, kann ich nicht untätig herumsitzen, denn das wäre ein Mangel an Selbstdisziplin. If I add this brotherly kindness to my life, inactive, that doesn't make sense because I've got to express it somewhere. Wenn ich meinem Leben diese brüderliche Freundlichkeit hinzufüge, macht Untätigkeit keinen Sinn mehr, denn ich muss sie ja irgendwo ausdrücken. So every one of those things that I've added, they will naturally keep me active. Jedes einzelne dieser Dinge, die ich hinzugefügt habe, hält mich auf natürliche Weise aktiv. But not just empty religious activities. Es sind nicht leere religiöse Aktivitäten. And that's the key. Das ist der Schlüssel. Because empty religious activity, people realize it's fake. Denn bei leeren religiösen Aktivitäten merken die Menschen, dass sie unecht sind. People realize it doesn't come from our heart. Die Menschen erkennen, dass es nicht aus unserem Herzen kommt. And they will actually be fruitless instead of being fruitful. So werden wir tatsächlich unfruchtbar sein, anstatt fruchtbar zu sein. A lot of activity doesn't mean fruitfulness. Viel Aktivität bedeutet nicht gleich Fruchtbarkeit. There are people who are very busy, but I don't consider their lives fruitful. Es gibt Menschen, die sehr beschäftigt sind, aber ich halte ihr Leben nicht für fruchtbar. And I love that Peter says, you know, that it will protect you, will keep you from being inactive or fruitless. Ich liebe es. Petrus sagt, dass es dich beschützt und dich davor bewahrt, untätig oder unfruchtbar zu sein. See, we want both. We want an active but fruitful life. Wir wollen beides. Wir wollen ein aktives, aber fruchtbares Leben. I love productive, fruitful life. I love that. Ich liebe ein produktives, fruchtbares Leben. Ich liebe das. But activity for the sake of activity, I've never liked. Aber Aktivität, um der Aktivität willen, habe ich noch nie gemocht. But many Christians, they are very active, but not fruitful. Viele Christen sind sehr aktiv, aber nicht fruchtbar. But Peter said, this guarantees us to apply what we learned the last few days. Petrus garantiert uns, wenn wir das anwenden, was wir hier in den letzten Tagen gelernt haben, that we will be neither active nor fruitless. Dass wir weder untätig noch unfruchtbar sein werden. Then he adds one of the most beautiful things. Dann fügt er noch eines der schönsten Dinge hinzu. In our pursuit of knowing Jesus Christ more intimate. In eurem Streben, Jesus Christus besser, inniger, intimer kennenzulernen. Now let me explain something to you, my friend. Ich erkläre dir etwas, mein Freund. This pursuit is supposed to continue until you see Jesus face to face. Dieses Streben soll weitergehen, bis du Jesus von Angesicht zu Angesicht siehst. Because when do you know Jesus well enough? Denn wann kennst du Jesus gut genug? Never here on this earth. Niemals hier auf dieser Erde. When the Bible talks here as the Passion translates it. Wenn die Bibel davon spricht, wie die Passion es hier übersetzt. Knowing Jesus Christ more intimate. Jesus Christus noch inniger kennenzulernen. The Bible actually in the original Greek, it uses a word. Dann verwendet die Bibel im griechischen Original ein bestimmtes Wort. The word for knowledge is an exact and a precise knowledge. Das Wort Wissen spricht von einem genauen und präzisen Wissen. Peter guarantees us. Petrus garantiert uns. As we apply these things, we will be fruitful and we will be active, but we will all the time getting to know Jesus better. Dass wir fruchtbar und aktiv sein werden, wenn wir diese Dinge anwenden, aber wir Jesus auch immer besser kennenlernen werden. There are a lot of Christians who are very active in the Christian ministry, but they don't know Jesus very well. Es gibt viele Christen, die in ihrem christlichen Dienst sehr aktiv sind, aber sie kennen Jesus nicht sehr gut. He wants us to be active, fruitful and know Jesus very well. Er möchte, dass wir aktiv und fruchtbar sind und Jesus wirklich gut kennen. That's a great Christian life. Das ist dann ein großartiges christliches Leben. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.